Medienforum Münster. Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Komprimiert. Ja, genau, die 500 Seiten in einen Satz. Die Taktwahrnehmung beruht darauf, ergibt sich daraus, dass wir nach Takten empfinden, ergibt sich daraus, dass wir diese Verbindungsleistung erbringen, nämlich Zeiteinheiten immer in Gruppen von zwei zusammenfügen, verbinden und dabei einen Unterschied reinlegen. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Und diese Leistung, die historisch auftritt um die Zeit, um 1600, die leite ich ab aus einer entsprechenden neuen Bedeutung, neuen Rolle, eben einer neuen Vorherrschaft eben des Geldes im Kauf und Verkauf, die den Menschen genau diese Leistung abverlangt, nämlich zwei Einheiten zu bilden, nämlich Einheit Wert auf Seiten des Geldes, Einheit Wert auf Seiten der Ware und das ständig, weil sozusagen bei jedem Akt, wo ich was kaufe, und das wird eben zu der Zeit alltäglich, muss ich immer erstens diese Einheiten bilden und dann eben genau diese Verbindungsleistung auch noch erbringen. Nämlich, dass ich, weil ich ja Geld für Ware gebe, also das Geld auf die Ware beziehe, umgekehrt Ware auf Geld. Und zwar jeweils in Einheiten von Wert, die ja nicht für sich irgendwie bestehen. Die sehe ich nirgends, die sind, kann ich nicht greifen, die sind nicht irgendwie da. Sondern es ist immer etwas, was ich zugleich auch leisten muss in meinem Denken. Und ich würde das Denken natürlich unbedingt hier auch noch erweitern. Das ist ja nicht das reflektierte Denken, sondern es wirkt sich auch auf das reflektierende Denken aus. Aber diese Verbindungsleistung, diese synthetische Leistung liegt ja vor den Begriffen, vor der Reflexion. Diese synthetische Leistung, diese Verbindungsleistung liegt vor dem Begriff, liegt vor der Reflexion. Eske Bockelmann hat gerade seine Beobachtungen zusammengefasst zur modernen Taktwahrnehmung. Gelauscht haben wir einem kurzen, im April diesen Jahres mitgeschnittenen Auszug eines Vortrags, den Eske Bockelmann in Wien gehalten hat zu seinem gut 500 Seiten umfassenden Buch mit dem Titel »Im Takt des Geldes zur Genese modernen Denkens«. Wir hören eine weitere kurze Einblendung von Eske Bockelmann, und zwar wie er bei seinem Wiener Vortrag auf eine Nachfrage hin den Zusammenhang skizziert zwischen alltäglichem Geldumgang einerseits und unwillkürlicher Taktwahrnehmung andererseits. Ich erbringe eine Leistung an das Geld, das verstehe ich nicht. Nee, nicht an das Geld, sondern indem ich mit Geld umgehe. Indem Sie etwas kaufen, müssen Sie auf Seite des Geldes, das Sie hinlegen, eine bestimmte Menge, Einheit von Wert denken und in dem Ding, das Sie dafür kaufen, auch. Und das sind diese beiden Einheiten. An dieser Stelle noch einmal einige biografische Infos zu Eske Bockelmann. Geboren 1957 in Friedrichshafen am Bodensee, verbrachte er seine Schul- und Studienzeit in München. Studienfächer waren klassische und deutsche Philosophie. Seine Dissertation schrieb Eske Bockelmann über den deutschen, lateinsprachigen Humanismus. Ab 1993 arbeitete er an den Universitäten München, Würzburg und Marburg, vornehmlich im Bereich der deutschen Literatur. Zwischendurch wirkte er für die Spielzeit 1991-92 als Dramaturg am Nationaltheater Mannheim. Seit 1995 ist Eske Bockelmann Dozent für Latein an der Technischen Universität Chemnitz. Im April 2006 war Eske Bockelmann Gastreferent in Wien bei der Feier zum 10-jährigen Publikationsjubiläum des wertkritischen Magazins Streifzüge. Heute Abend ist Eske Bockelmann Studiogast in der doppelt wie üblich langen Oktobersendung von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Der erste Teil der heutigen knapp zweistündigen Besserleben-Ausgabe, er ist gerade zu hören gewesen hier im Bürgerfunk vor den 20 Uhr Nachrichten. lauschen wir nach einem weiteren Stück ambrosianischen Gesangs in der nächsten Stunde, also nun aus dem Studio A des Medienforum Münster, dem zweiten und letzten Teil des Gesprächs mit Eske Bockelmann. Dr. Peter Samohl und ich, mein Name ist Peter Busfeld, wir stellen die Fragen an Herrn Dr. Bockelmann, in der Technik bedient die Regler Carsten Hannig. Gerade ist die letzte Musik verklungen und wir haben insgesamt ja jetzt schon einige für die Besser-Leben-Sendung recht ungewöhnliche Musikstücke gehört. Ja, das sind alles Musikstücke bisher gewesen, die diesen neuzeitlichen Taktrhythmus nicht haben. Da habe ich Sie richtig verstanden, ja. Dr. Bockelmann, ja, das war ja auch für uns deutlich zu hören. Und bei Vorträgen zu Ihrem Buch Im Takt des Geldes, da präsentieren Sie für gewöhnlich auch immer wieder einige Musikbeispiele in Folge und dann auch diesen Übergang zum Taktrhythmus, wie er schemenhaft auftaucht, sich so langsam einschleicht, kann man sagen, in die Musikstücke und dann hinterher sehr präsent ist, zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach. Und ich denke, für unsere Hörerinnen und Hörer wäre das sehr interessant, diesen Medley, nenne ich es mal, was Sie bei Ihren Vorträgen präsentieren, auch lauschen zu können. Und ich würde den Carsten in der Technik dann jetzt bitten, diese von Herrn Dr. Bockelmann ausgewählten Musikstücke einzuspielen. Und Sie, Herr Dr. Bockelmann, würde ich bitten, uns mit den entsprechenden Kommentaren dazu zu erfreuen. Ja, wir hatten ja gehört, ein Stück der Ars Antiqua, die bereits aus dem 12. Jahrhundert stammt. Dann Beispiele von gregorianischem Gesang, ambrosianischem. Und es waren alles Vokalwerke. Wir hören einmal ein instrumentales Stück, das zwar auch basiert auf einem Vokalstück, das eben umgeschrieben ist. Und wenn Sie dem lauschen, dann werden Sie empfinden, den Wunsch, dem Instrumentalisten immer wieder mal zuzurufen, jetzt halt doch endlich mal einen Takt ein oder jetzt spiel doch irgendwie mal regelmäßig. Also es ergibt eine Unregelmäßigkeit für unser Empfinden, die uns stört, einfach weil so sehr diese Takt eben nach einem anderen Rhythmus empfinden, also insofern grundsätzlich nach anderem Rhythmus gespielt wird. Die bisherigen Stücke, auch dieses eben für uns so dahin polternde, holpernde Instrumentalstück, gehören doch eher zur langsameren Musik. Kein Wunder, weil insgesamt eben dieser ältere Rhythmus auch mit sehr viel langsameren Tempi eben einhergeht. Aber wir wollen doch einmal ein schnelleres Stück hören, nicht, dass wir so tun, als ob es das nicht gegeben hätte. Das nächste ist bereits ein Stück aus dem 16. Jahrhundert, also Renaissance, Josquin des Prez. Scaramella. Und Sie werden am Anfang hören, Sie können mal versuchen mitzuzählen, am Anfang lässt sich das, wenn man so will, nach Takten hören und es könnte eben auch nach Takten weitergehen, aber dann wird dieser Text Scaramella eben in verschiedenen Stimmen übereinander gelegt und irgendwann mal hört es sich komplett auf, dass man da noch mit 1, 2, 3, 4 eben nach Takten mitzählen könnte. Scaramella, Scaramella, Scaramella, Scaramella, Scaramella, Scaramella. Mit der Renaissance haben wir also bereits die Zeit in der Entwicklung der Musik und des Rhythmus erreicht, die unmittelbar vor dem Auftauchen, dem Umschlag in den Taktrhythmus eben liegt. Wir hören nochmal ein Stück von Josquin des Prez, diesmal eben langsam. Und wir hören, also wie hoch kunstvoll hier der Rhythmus gehandhabt wird, aber eben ein Rhythmus, der allein in der Festlegung der Tonlängen besteht, nicht in der Rasterung auf diese jeweils nach betont, unbetont wechselnden Zeiteinheiten. Ein wunderbares Stück, das wir sicher gerne lange anhören würden, Ave Maria. Es gibt auch Musik des Übergangs selber von einem älteren Rhythmus, dem Mensuralen, wie man den eben in dem Fall nennt, zum Taktrhythmus. Und das ist die Musik von Claudio Monteverdi, der also durchaus anfängt damit, im, wie wir sagen, eben jetzt nachträglich im alten Stil zu komponieren, bei dem aber dann im Laufe des Lebens eben diese neue Art von Rhythmus eindringt. Wir hören ein Beispiel, in dem wir noch, also einen männlichen Sänger zunächst einmal, genau in dieser Art eigentlich, wie dem gregorianischen Gesang, einfach die Sprache so singen hören, wie es eben den einzelnen Silben entspricht. Es sind sprachliche Bögen, die jeweils als diese Bögen gesungen werden, für sich selbstständig, sagen in ihrer Zeitfolge. Aber dann hören wir auch Elemente, die bereits nach dem 1-2 und nach diesem Taktschlagen auftauchen, auch wenn sich diese wieder auflösen in Richtung dieses alten Stils. Es ist also eine Musik des Übergangs. Wenn man sich in solche Musik vertieft, dann empfindet man erst einmal, wenn man daraufhin dann eine Musik der Taktrhythmuszeit hört, wie groß dieser Unterschied ist. Stellen Sie sich also möglichst noch einmal die Musik, die jetzt verklungen ist, vor und hören Sie mal das. In diesem Stück aus einem der brandenburgischen Konzerte von Bach ist nun alles nach dem 1-2-1-2 und dann 1-2-3-4 eingerichtet und man kann wirklich auf jeder Ebene mitzählen und das also innerhalb von verhältnismäßig wenigen Jahren nach Monteverdi. Hier hört man, mit welcher Kraft dieses Neue prägend eintritt. Für uns inzwischen ganz, wir sagen müssen, natürlich, überhaupt nicht mehr überraschend, aber im Kontrast zu dem, was vorher war, wirklich von der größten Unterschiedlichkeit. Nach diesen beeindruckenden Musikbeispielen fällt es mir ein wenig schwer, aber ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen zurück zur Theorie und stellen Herrn Dr. Bockelmann eine weitere Frage. Peter Busfeld, der andere Peter also, hat zu Beginn schon einmal ganz kurz den Gedanken der Befreiung vom Zwang des Geldes gestreift. Wir haben vorhin ein Zitat gehört von Ihnen, Herr Dr. Bockelmann, aus einem Artikel, der überschrieben ist mit »Abschaffung des Geldes«. Wie muss man Ihre Erkenntnisse nun eigentlich in Bezug auf eine Befreiung der Menschen aus eben diesen Zusammenhängen weiterdenken? Oder anders gesagt, welche Chancen haben wir, aus dieser Denkform, also aus dieser alles durchdringenden Herrschaft des Geldes, uns gewissermaßen herauszuarbeiten? Herauszuarbeiten ist sehr schön gesagt, denn es geht nicht ohne weiteres. Es geht nicht auf die Weise, dass man das hier erkennt, aha, hier wirkt ein Zwang und im selben Moment, wo man es erkennt, ist der Zwang, wäre der aufgelöst. Das geht natürlich nicht. Ich denke nicht, dass wir, solange wir in einer geldvermittelten Gesellschaft leben, uns dieses Reflexes, den wir dafür eben aufbringen müssen, und wie unwillkürlich der auch immer ist, dass es uns nicht gelingt, uns dessen zu entledigen. Der wird in uns weiter wirken. Solange wir Geld benutzen. Solange wir Geld benutzen eben in diesem gesellschaftsweiten Ausmaß. Und das heißt, der würde erst vergehen, wenn wirklich eine Gesellschaft ohne Geld auskäme. Aber herausarbeiten, das ist natürlich trotzdem ein schöner Begriff. Wir müssen es ja nun nicht aus der Taktwahrnehmung herausarbeiten. Aber es gibt ja nun mal genug andere Bereiche, in denen diese Denkform der Geldsynthesis uns eine Denkform eben wirklich vorgibt, die alles prägt. Das könnte man noch weit ausführen. Wir haben eben hier jetzt ja nur den Bereich der Naturwissenschaften und der Philosophie genannt. Und in diesen Bereichen ist es natürlich dann sehr wohl möglich, sich klar zu werden, was gibt mir diese Denkform in diesem Fall vor, was wird dadurch falsch gesehen, was nimmt also selber im Denken eine in dieser Weise falsch vorgeprägte Form an und daraus tatsächlich eben, aber mit Anstrengung, eben mit Reflexion, daraus kann man sich herausarbeiten. Ja. Also die Zwänge können wir uns bewusst machen, in denen wir stecken, mit entsprechenden Denkleistungen, die wir erbringen. Ich habe Sie aber richtig verstanden, denke ich, in der Hinsicht, dass es nicht möglich ist, sozusagen im Kleinen jetzt eine Emanzipation zu vollziehen, weil Sie sagen ja, solange eben diese Geldvermittlung besteht in der Gesellschaft, ja, sind wir darin gefangen und kommen da so nicht raus. Was lässt sich dann überhaupt machen, außer dem Denken? Ja, was lässt sich machen? Es lässt natürlich nicht dadurch, dass man sich über diesen Zwang klar wird, über den Denkzwang und eventuell, dass man sein Denken darin schult, diesem Zwang nicht zu gehorchen, nicht zu unterlegen, lässt sich dadurch nicht die Gesellschaft ändern. Das heißt, jede Frage der Änderung in dieser Hinsicht muss eine Frage sein, ja, wie kann die Gesellschaft selber sich von der Vermittlung über Geld, das heißt also vom kapitalistischen Wirtschaften und Produzieren lösen. Und das ist nun ja entweder eine Sache der weltweiten Revolution, weil das immerhin Verhältnisse sind, die jetzt weltweit durchgesetzt sind, oder eben eines Zusammenbruchs eben der irgendwie funktionierenden Geldvermittlung. Aber ich denke nicht, dass man sich in isolierten Inseln dem so weit entziehen kann, dass man nicht mehr wüsste, aha, die Gesellschaft, also meine ganze Umwelt funktioniert über diesen Tausch und dass man sozusagen den Tausch insofern aus dem Kopf, aus den Wahrnehmungsorganen eben rausbekommen würde. Ich nehme jetzt mal den Part ein des Anwalts der Praxis. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, also Linux, freie Software, das ist ja doch ein Bereich, der sich schon etwas herausgearbeitet hat mit aller Problematik, die diesem Wort anhaftet, aus der Warenform. Also das würde ich schon sagen, dass freie Software im Kern nicht der Warenform unterworfen ist und das wird global produziert, übers Internet vermittelt und so weiter und so fort und ohne Geldvermittlung. Also es wird verkauft, klar. Hinterher, aber das ist eben etwas anderes, da werden Plüschpinguine verkauft, da wird Support verkauft und so weiter und so fort, aber nicht die Software als solche. Die ist frei, die wird frei produziert, jenseits der Warenform. Wäre das vielleicht dann schon so ein kleiner Ansatz, der wenn weitere dazukommen, weitere Bäche sozusagen zu einem Strom anschwellen könnte. Ich denke nicht, dass solche Ansätze die Kraft haben, jene Agenturen des kapitalistischen Wirtschaften, die es ja gibt, die Nationen mit ihrem ganzen Gewaltapparat. Ich glaube nicht, dass solche Ansätze die Kraft hätten, solche Agenturen dazu zu bringen, so, also gut, dann machen wir insgesamt mal ohne Geld. Das wohl nicht. Aber eben auf jeden Fall sind das Anfänge, die der Form nach mal auch eben überhaupt mal denkbar machen, dass es ohne Geld funktionieren kann. Und insofern halte ich das für wertvoll. Also nicht diese Vorstellung, dass es klein anfängt und immer mehr wird und dann irgendwann mal gibt's weltweit keine Geldvorgänge mehr. Also so evolutiv, glaube ich, wird es nicht vor sich gehen. Aber da auf jeden Fall das kapitalistische Geldsystem in Krisen steckt, ist es nur natürlich, dass sich solche Ansätze schon mal herausbilden. Und das ist natürlich auch wertvoll. Man könnte dann eher sagen, ein illustratives Element wäre das sozusagen. Also nicht eben diesen Gedanken gibt es ja auch, einer Keimform, die sich weiterentwickelt, sondern das ist jetzt so ein illustratives Element, zeigt, es tut sich was, da funktioniert was, da geht was, aber da müssten andere Ansätze, anderes Vorgehen, gesellschaftliche Bewegungen, was auch immer hinzutreten, um das möglich zu machen, eben die Geldvergesellschaftung zu verlassen. Das denke ich unbedingt, aber Sie haben recht, ich hatte jetzt wirklich nur von diesem illustrativen Moment gesprochen, aber es ist natürlich mehr noch, nämlich eine Gelegenheit, eben ein Denken, das nicht dieser Tauschlogik, der Äquivalenzlogik entspricht, auch einzuüben. Also es ist noch mehr als nur sagen ein Beispiel, hier können wir es mal betrachten. Nein, auch etwas natürlich, indem man das auch üben kann. Da könnte man aber nicht vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, in Form von freier Software, da ist ja auch schon substanziell ein bisschen was da. Also praktisch, wenn die Nationen zusammenbrechen oder wenn Microsoft meinetwegen irgendwann zusammenbricht, dann haben wir vielleicht irgendwann keine Windows-Systeme mehr, aber dann haben wir funktionierende Linux-Systeme und das ist ja immerhin vielleicht schon ein wichtiger Teil auch eines Neuanfangs nach dem Zusammenbruch. Eben, das meine ich auch. Also ein Moment, ein Element, ein Keim für den für diese Möglichkeit, dass dieses System mal seinen Abschied nimmt. Das auf jeden Fall. Hören wir noch einmal Musik, an der sich das Gegeneinander von Taktmusik und eine Musik, die nicht nach Takten eingerichtet ist, mal wunderbar direkt im Vergleich hören lässt, ist ein kubanisches Stück, das durchaus schön, wunderbar für uns angenehm in Takten beginnt, taktrhythmisch beginnt und nach ein paar Strophen aber einen Mittelteil einlegt, der nicht mehr nach Takten geht, sondern eine im Kubanischen als bäuerlich bezeichnete alte Musiktradition aufnimmt. Und da hört man das eben auch, einfach nur diese Textzeilen in dem ihren eigenen Verlaufsbogen an Zeit eben dargebracht werden, gesungen werden, halb gesprochen werden, ohne dass es jetzt noch irgendwie mit Takten zugeht. Und das sind selber dann Strophen, dazwischen hört man immer wieder die Musik, die wunderbar in Takte weitergeht und dann wieder nicht Takte. Also hier hat man das mal wunderbar nebeneinander. Canta alegre el carretero, cuando lleve su carreta, te sientas a robas neta, y los bueyes van ligero. Pero si hay un lodazal y se ataca la carreta, se incomoda y no respeta nada por salir triunfar. Y dice así, y dice así, y dice así, mal rayote para tabúe, a relucero bragao. Mira que estoy apurado para llegar al bate. Y dice así, y dice así, y dice así, y dice así. Yo soy guajiro y nací cerca de un espeso monte. Yo soy guajiro y nací cerca de un espeso monte, donde el cubano sin sonte canta sobre del jiquí. Y encuentro para mí. Nada que emocione tanto como el inspirado canto del humilde campesino cuando va por el camino en la bestia de su encanto. El eco de su canción se extiende por la pradera y el eco de su canción se extiende por la pradera sin que falte una siquiera que a él le preste atención. Y por eso la expresión poética del guajiro es el nutrido suspiro que se esparce en la sabana para darle a la cubana alegría en su retiro. Y dice así, abolido, y dice así, y dice así, y dice así. Gracias a Dios que salí pronto del atascadero, si no soy buen carretero, por Dios que me quedo allí. Herr Dr. Bockelmann, Sie beziehen sich in Ihrem Buch nur auf die Sphäre der Distribution, also die Sphäre des Tausches, denn nur da hat ja das Geld zu tun. Von der Sphäre der Produktion, mithin also von der Sphäre der Arbeit, ist an keiner Stelle die Rede. Und auch über die in unserer Gesellschaft vor allem weiblichen Menschen zugeschriebenen bzw. zugewiesenen und von der Wertsphäre sozusagen abgespaltenen, etwa fürsorglichen Tätigkeiten und Gefühlsmomente, ist im Takt des Geldes eigentlich nichts zu lesen. Diese Tätigkeiten und Gefühlsmomente sind aber zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Reproduktion unverzichtbar. Das Geld wiederum ist nur Teil einer Triade von Arbeit, Ware und Geld. Das kennt man ja unter dem Stichwort GWG-Strich, die wiederum zusammen den Wert ausmachen. Wie schätzen Sie bzw. ordnen Sie die beiden anderen Elemente der Werttriade ein, also Ware und Arbeit? In meinem Buch ging es mir ja um die Erklärung, wie kommt diese bestimmte Denkform in die Köpfe der Leute? Und dafür habe ich jetzt also kein komplettes theoretisches Bild der kapitalistischen Gesellschaft entworfen, sondern habe ich mich natürlich beschränkt auf den Bereich, in dem die Menschen, ob sie wollen oder nicht, alltäglich mit dem Geld zu tun haben. Also ganz egal, ob sie außerdem noch Arbeiter sind oder Unternehmer. Was ist der Bereich, in dem jeder alltäglich so mit dem Geld umgehen muss, dass genau diejenige Denkform ihm abverlangt wird, die wir dann in Händen haben, so seltsam es ja immer noch auch klingt, eben in der Taktwahrnehmung oder eben in dem Denken in mathematischen Funktionen, was dann die Naturwissenschaften eben ausübt. Und dieser Bereich ist nun mal eben derjenige der Distribution, der Verteilung, wo das Geld einfach nur von Hand zu Hand geht und diesen Umlauf, die Zirkulation am Laufen hält. In dem anderen Bereich, eben der Produktion, also wo die Arbeit stattfindet, wo die Arbeitskraft zur Ware wird und damit eben zu dem W inmitten von G, W, G Strich, über den hatte ich tatsächlich eben hier nicht zu schreiben. Nicht, weil ich behaupte, das würde in einer solchen Gesellschaft keine Rolle spielen, sondern weil es eben für diesen einen Punkt, eben diese Denkform, keine Rolle spielt. Nicht jedenfalls beim unmittelbaren Übergang von Geld in diese Denkform. Selbstverständlich, dass das Geld überhaupt diese gesellschaftsweite Rolle spielt, das hat unbedingt natürlich mit diesen Veränderungen in der Produktionssphäre zu tun, das eben gegenüber einem älteren Zustand, in dem die Arbeitskraft eben nicht oder nur so sehr geringem Maße zur Ware geworden war, der Übergang zu einem Zustand, in dem eben die Arbeitskraft zu einer gängigen Ware wird, das alles hat dann unbedingt natürlich eine Bedeutung. Also das Geld kann nicht gesellschaftsweit diese Rolle spielen, wenn nicht Arbeitskraft flächendeckend als Ware behandelt wird und so weiter. Also diese ganze Triade ist sozusagen die gesellschaftliche Voraussetzung, wirtschaftliche Voraussetzung dafür, dass das Geld auch in der Zirkulation diejenige Rolle spielen kann, die dann für diese Denkform zuständig ist. Das wäre ja dann die Kapitalisierung des Geldes sozusagen, ja. Dass eben der einfache Warentausch zurücktritt und eben Arbeitskraft betriebswirtschaftlich vernutzt wird zum Zwecke von Mehrwertproduktion und zur immer weiteren Plusmacherei, zur immer weiteren unendlichen Verwertung. Ja, ja. Und eben zur Totalisierung der ganzen Warenproduktion innerhalb der Gesellschaft führt, die ja früher nur in Nischen eine Rolle gespielt hat. Ganz so, ja. Der zweite Teil der Frage bezog sich ja auf die Sphäre der Wertabspaltung, also sprich auf die fürsorglichen Tätigkeiten, Kindererziehung, sogenannte Beziehungsarbeit, die ja in unserer Gesellschaft vorwiegend von Frauen verrichtet wird. Ja. Oder ihnen zugeschrieben werden, beziehungsweise heute, wo die Menschen immer mehr vereinsamen, vereinzeln auch, wo also ja, das Ganze schon teilweise zusteuert auf ein Eingeschlechtsmodell im Sinne von Frauen. Die gibt's auch, die sind irgendwie anders, aber auch irgendwie wie Männer letztlich. Die dringen ja auch in die öffentliche Sphäre, in die Sphäre der Politik, in die Sphäre der Arbeit vor. Und wo die Individuen das sehr oft mit sich selbst alleine ausmachen müssen. Einerseits abstrakt, betriebswirtschaftlich, konkurrenzistisch zu funktionieren. Andererseits sozusagen sich in Wellness zu ergehen und irgendwie den Gefühlshaushalt zu pflegen, sich wieder aufzubauen und so weiter. Weil sehr häufig inzwischen wo Menschen auch darauf verwiesen sind, das alleine mit sich ausmachen zu müssen und unabhängig von den ja, existierenden biologischen Geschlechtern. Sie sprachen ja davon, dass es gehört zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Reproduktion. Und dieser umfassende Blick, der fehlt tatsächlich ja da in meinen Ausführungen, einfach weil das nochmal ein zusätzlicher Bereich ist. Inwiefern ich mich da sagen, beschränke auf einen Ausschnitt, das habe ich erklärt. Tatsächlich sehe ich aber auch das mit der Wertabspaltung leicht anders, nämlich diese synthetische Leistung, die das Geld uns abverlangt, ist eine Aufspaltung eher als eine Abspaltung. Aufspaltung nämlich in sozusagen der ganzen Welt, also der Dinge, in zwei Elemente. Einmal eben, ja, hier muss man einfach etwas abstrakt werden, in ein bestimmendes Element und ein Element, über das bestimmt wird oder das eben von dem Bestimmenden bestimmt wird. Das sind diese beiden Elemente, die man gängig philosophisch eben kennt unter dem Namen Subjekt-Objekt. Subjekt als das Bestimmende, Objekt als das Bestimmte. Mhm. Und das sind die beiden Einheiten, mit denen uns diese Geldabstraktion immer auch im Denken umzugehen zwingt. Und wir gehen jetzt daran, am besten deutlich eben in der Philosophie, wir gehen daran, die Welt aufzuspalten in genau diese beiden Elemente. Eventuell jedes einzelne Ding aufzuspalten in das Bestimmende und das Bestimmte, zum Beispiel die Naturwissenschaft spaltet die Welt eben auf in das Bestimmende, das sind die Naturgesetze, und in das Bestimmte, was sich nach Naturgesetzen bewegt. Entsprechende Aufspaltungen gibt es eben auch, dann, dass der Gegensatz männlich-weiblich entsprechend aufgespalten wird. Also es gibt dann einfach eben diese Deutungen, aha, ja, das Männliche ist das Bestimmende und das Weibliche ist das Bestimmte. Oder auch eben das Männliche ist sozusagen das Bewegende, die Energie, und dem steht dann gegenüber das, worauf diese Energie sich wendet, eventuell von dem diese Energie auch ausgeht, auf das sich diese Energie richtet. Also das, ja, der Bereich der Objekte und dieses Verharrende wird zugleich zum Reservoir alles dessen, was eben Inhalte berührt. Und zu den Inhalten gehören eben auch Gefühle, also diese Wärme, die sozusagen dann der Frau zugewiesen wird. Also das hat natürlich etwas von Abspaltung. Ja? Also auf der einen Seite die Werteinheit, Energie, Bewegung, Aktion und das, was Gegenstand, Objekt dieser Energie wird, aber eben zugleich auch Ausgangspunkt dieser Energie. Nur dass es eben meiner Ansicht nach eine Aufspaltung innerhalb der Wertabstraktion selber ist, die einmal eben diese beiden Elemente vorgibt und beide dann inhaltlich füllt. Die Subjektseite zum Beispiel mit Mann und die Objektseite zum Beispiel mit Frau, aber eben auch mit allen möglichen anderen Begriffen. Kraft auf der Subjektseite, Stoff auf der Objektseite und so weiter. Da gibt es unzählige entsprechende Füllungen. Ja, eine Frage, um zu sehen, ob ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Wie ist das jetzt beim Geld? Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch diese Aufspaltung. Kann man dann sagen, Geld ist das Subjekt und das Bewegende und die Waren, das ist das Objekt? Vollkommen richtig, ja. Und wenn wir uns auf beiden Seiten Werteinheiten vorstellen. Auf der Seite des Geldes eine Werteinheit und auf der Seite der Ware eine Werteinheit, die wir ja denkend leisten müssen. Die steckt ja in der Ware nicht einfach so sichtbar, greifbar drin. Dann ist eben diese eine Einheit, die des Geldes, diejenige, in der sich die Werteinheiten, die jeweils virtuell an allen möglichen Waren anfallen können, bemessen werden. Also ob jetzt eben eine Ware 12,99 kostet oder 24,50, das sind dann jeweils 24,50 und 12,99 von dieser Bemessungseinheit, auf der sich alle Waren in dieser Weise beziehen. Und so haben wir tatsächlich immer diese beiden Elemente. Gerade lauschen wir dem letzten der Musikstücke, die Herr Dr. Bockelmann für uns mitgebracht hat. Es handelt sich um eine Komposition von Claudio Monteverdi, entstanden kurz nach 1600, also in der Zeit des Übergangs zum modernen Taktrhythmus. Nach dieser Musik und bevor diese ausnahmsweise knapp zweistündige Besser-Leben-Sendung schließlich zu Ende geht, teilen wir noch die genauen Daten mit zu Eske Bockelmanns Buch Im Takt des Geldes. Noch einmal die Eckdaten zum Buch unseres heutigen Studiogastes, zum aktuellen Werk Dr. Eske Bockelmanns. Im Takt des Geldes, zur Genese modernen Denkens von Eske Bockelmann, ist erschienen im März 2004, im vorletzten Jahr also. Und zwar im Zuglampen Verlag in Springe. Das Buch, es umfasst 511 Seiten und es kostet 36 Euro. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Wir sind nun fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Oktoberausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin, sie stand unter dem Motto Im Takt des Geldes. Im Takt des Geldes, zur Genese modernen Denkens. So auch der Titel des aktuellen Buches unseres heutigen Studiogastes Dr. Eske Bockelmann. Herr Dr. Bockelmann, wir verabschieden uns nun von Ihnen und wir bedanken uns für das erhellende und für das erkenntnisanregende Gespräch. Und natürlich auch für die mitgebrachten und aufschlussreichen Musikbeispiele. Also insgesamt für die Mitwirkung an unserer heutigen Sendung. Ja, war auch mir eine große Freude. Der andere Peter, Peter Busfeld also und ich, mein Name ist Peter Samohl. Wir verabschieden uns nun am Mikrofon und wir sagen Dankeschön. Ebenfalls bei unserer Sprecherin Johanna Kollett und bei Carsten Hannig, der uns hinter einer Glasscheibe hier gegenüber sitzt in der Technik des Studios A beim Medium Forum Münster. Na Peter, den letzten Musiktitel unserer heutigen Sendung, den solltest du jetzt aber auch nochmal eben anmoderieren. Okay, wir haben hier gewissermaßen etwas ganz Exklusives zu bieten. Mit dem Titel Geld aus den 1940er Jahren, geschrieben von Edmund Nick, der wiederum hat öfter mit Erich Kästner, der wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, zusammengearbeitet. Von Edmund Nick also. Das Stück ist auf keinem käuflichen Tonträger erhältlich. Wir hören daher eine Fassung, die der Musiklehrer und Pianist Gerd Bünzli speziell für uns eingespielt hat. Schönen Dank an dich, Gerd, bei dieser Gelegenheit. Sozusagen ein weiterer Beitrag zur ungewöhnlichen Musikzusammenstellung unserer heutigen Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Monat. Jeden dritten Sonntag, 19.04 Uhr, Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Thank you. kannst du es mit einem Schlage los.